Guten Tag. Bitteschön. Guten Tag. Mein Name ist Emre Göktaş. Ich bin der zuständige Arzt für Sie. Bevor wir anfangen, lassen Sie mich bitte zuerst Ihre persönlichen Daten notieren. Wenn Sie etwas nicht verstehen, bitte sagen Sie mir Bescheid oder fragen Sie nach, okay? Ja, einverstanden. Wie heißen Sie? Mein Name ist Hans Zimmermann. Mit Doppel-M, ja? Mit Doppel-M, Doppel-N, ja. Gut. Wie alt sind Sie, Herr Zimmermann? Ich bin 50 Jahre alt. Verraten Sie mir bitte Ihr Geburtsdatum. 2. April 1971. 71. Und wie groß sind Sie? Ich bin 1,85 Meter groß. Und wie viel wiegen Sie? Ich habe abgenommen, also jetzt wiege ich ungefähr so 68 Kilo. 68. Okay. Sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe 3 Kinder, ja. Was sind Sie vom Beruf? Ich arbeite in der IT-Branche. IT-Branche. Okay. Herr Zimmermann, was kann ich für Sie tun? Herr Doktor, ich komme mit verschiedenen Problemen zu Ihnen und das geht schon eine ganze Weile, aber heute Morgen habe ich jetzt erstmal so Herzrasen gehabt und bin zum Hausarzt gegangen und der hat dann EKG gemacht und sagte, ich muss ins Krankenhaus, ich hätte Vorhofflimmern. Das war der Grund, aber meine Beschwerden gehen schon einige Wochen, schon dauern die schon an. Und jetzt bin ich wegen diesem Herzrasen gekommen, ja. Okay. Wann waren Sie beim Hausarzt? Ja, heute Morgen. Der hat mich dann Heute zurückgeschickt, Morgen. ja. Okay. Und seit einigen Wochen haben Sie Herzrasen. Nee, das Herzrasen ist neu seit heute Morgen. Aber ich habe andere Probleme, die seit Wochen schon mich belasten. Was war denn? Also ich habe erstens Gewicht abgenommen letzten Monaten. Letzten 1, 2 Monaten würde ich sagen, ich bin insgesamt nicht wie früher. Ich bin unruhig, ich bin gereizt, ich bin sehr nervös, kann nicht mehr schlafen, also kann nachts eigentlich kaum mehr als 1, 2 Stunden beim Stück schlafen. Habe Schweißausbrüche. Also irgendwie bin ich psychisch überlastet, glaube ich. Weiß nicht, ob es von der Arbeit kommt. Und ich habe halt abgenommen, obwohl ich eigentlich sehr guten Appetit habe. Also ich esse sehr viel, aber ich habe trotzdem Gewicht abgenommen, so ungefähr ja, fast 8, 9 Kilo. Und ja, also insgesamt ist mein Zustand nicht gut seit 1, 2 Monaten. Okay, ich verstehe. Ja, haben Sie Herzrasen auch? Das ist jetzt Und neu, ja. Deswegen komme ich jetzt zu Ihnen. okay. Und haben Sie erbrochen oder Nein. ist Ihnen übel? Nein. Haben Sie Fieber ge gemerkt? Habe ich nicht bemerkt, nein, kann ich nicht sagen. Okay. Haben Sie Probleme beim Stuhlgang oder Wasserlassen? Ja, also ich habe jetzt häufiger Stuhlgang und der Stuhl ist manchmal auch so dünner als sonst. Also ist nicht wie früher. Ist kein Durchfall, aber also irgendwie ist er schon manchmal so wie Brei und muss häufiger. Also früher habe ich nur alle 2 Tage Stuhlgang gehabt, jetzt habe ich eigentlich jeden Tag. Manchmal sogar zweimal pro Tag. Jeden Tag, obwohl Ihr Appetit nicht gut ist. Doch, doch, Appetit ist sehr gut, sagte ich ja. Mein Appetit ist sehr gut. Ich esse sehr viel. Ah, ja, genau, okay. Entschuldigung. Und Ja. wie war die Farbe vom Stuhlgang? Also, das habe ich mir nicht, also war normal, ist mir nichts aufgefallen. Normal. Ja. Okay. Haben Sie Atemnot oder Brustschmerzen, enge Gefühl? Kann ich so nicht sagen, nein, eigentlich nicht. Okay. Und wie ist Ihr Atemfrequenz? Oh, da fragen Sie was. Weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich glaube Okay. normal. Und okay. Noch haben Sie irgendwelche krankhaft oder Veränderungen in der letzten Zeit aufgefallen? Ist Ihnen? Ja, also mein Hals ist ein bisschen dicker geworden, habe ich gemerkt. Und ich habe auch hier seitlich so Lymphknoten, obwohl ich jetzt keine Halsschmerzen habe. Das ist mir aufgefallen jetzt seit ein, zwei Wochen. Okay, haben Sie Schluckbeschwerden beim Essen? Eigentlich nicht so sehr, nein. Und haben Sie Heiserkeit? Auch nicht. Okay. Okay. Okay, habe ich. Möchten Sie etwas hinzufügen, die aktuelle Beschwerden? Nee, jetzt das waren schon. Ja, Zittern vielleicht kann man sagen. Ich habe so ein leichtes Zittern in den Fingern, habe ich gemerkt. Aber es ist so insgesamt bin ich nervös und vielleicht liegt es daran. Seit wann haben Sie? Also auch seit einigen Wochen. Seit einigen Wochen. Okay. Leiden Sie an chronischen oder Vorerkrankungen? Ich habe Gallensteine ist mal festgestellt worden. Dann habe ich so Reflux habe ich mal gehabt, bin dann mal endoskopiert worden. Und ansonsten Operation hatte ich mal eine Meniskusoperation nach einer Sportverletzung im rechten Knie. Sonst habe ich keine anderen Krankheiten bisher gehabt. Okay. Seit wann haben Sie diese Erkrankungen, Gallenstein und Reflux? Gallenstein habe ich jetzt seit ungefähr einem Jahr. Da hat mir der Hausarzt auch mal so eine Tablette aufgeschrieben, die ich jetzt jeden Tag einnehme, damit der Gallenstein sich auflösen kann. Okay. Welche Tabletten nehmen Sie? Also Osofalk, das ist für die Gallensteine. Nehme ich morgens und abends. Und dann nehme ich für den Reflux Pantoprazol. Gibt es in Ihrer Familie irgendwelche wesentliche Erkrankungen, von denen ich wissen sollte, ja, wie ein Bluthochdruck oder Diabetes oder Ja, also meine Mutter hat Diabetes und hat auch COPD und Bluthochdruck. Mein Vater hat Herzrhythmusstörungen gehabt, er hat auch einen Herzschrittmacher bekommen. Ansonsten kann ich mich jetzt nicht an andere Krankheiten erinnern. Okay. Der Vater hat Herzschrittmacher und Rhythmusstörungen, ja? Ja, wegen Rhythmusstörungen ist gesagt worden, hat er damals einen Herzschrittmacher bekommen, ja. Gut. Sie haben keine Fieber. Schlafen Sie gut? Haben Sie Probleme beim Schlafen? Nein, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, ich kann nicht gut schlafen. Also ich schlafe maximal 1 bis 2 Stunden am Stück. Wache oft auf, kann nicht einschlafen. Also das Schlafen ist schlecht. Okay. Wegen der Beschwerden, ja? Ja, ich weiß nicht. Ich denke, dass ich insgesamt aufgeregt und nervös bin. Und das ist auch nachts so, glaube ich. Und deswegen kann ich nicht schlafen. Okay. Gibt es etwas, was Sie seelisch belastet? Ja, ich habe halt auch auf der Arbeit viel zu tun. Das ist schon ein stressiger Beruf, den ich habe, aber an andere Sachen kann ich jetzt nicht sagen. Okay. Außer Ösofalk und Pantoprazol, nehmen Sie irgendwelche regelmäßigen Medikamente ein oder bei Bedarf? Nein, das sind die Medikamente, die ich nehme. Mehr nehme ich nicht. Okay. Rauchen Sie? Nein, ich habe mal geraucht, aber nur ganz kurz, so 1, 2 Jahre, als ich so 18, 19 war, dann habe ich aufgehört. Wie lange haben Sie geraucht? Ein oder 2 Jahre, nicht lange. Okay. Und trinken Sie Alkohol? Selten. Also was einmal meinen Sie selten? Einmal im Monat vielleicht. Einmal im Monat, okay. Nehmen Sie Drogen? Nein. Ist Ihnen Allergien bekannt? Also man hat einen Verdacht, dass ich so eine Penicillinallergie hatte. Da habe ich mal auf Antibiotika reagiert gehabt vor langer Zeit. Wie äußert sich diese Da habe ich Allergie? Hautausschlag bekommen, ganzen Körper. Hautausschlag, okay. Ja. Okay. Sie haben gesagt, Sie sind in der letzten Zeit unruhig, gereizt und sehr nervös. Und ich möchte auch fragen, ob Sie ein Konzentrationsstörungen haben. Ja, kann man schon sagen. Also ich habe schon Schwierigkeiten, mich das normal zu konzentrieren, ja. Also es ist nicht wie früher. Ich verstehe. Okay. Meinerseits habe ich die wichtigsten Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie Fragen? Nein, die wichtigsten Sachen haben Sie aufgeschrieben, glaube ich. Also ich glaube, es ist Okay. in Ordnung, ja. Okay, jetzt glaube ich, Sie möchten die Diagnose wissen, aber jetzt kann ich Ihnen nicht genau sagen, was Sie haben. Erstmal werden wir die körperliche Untersuchung durchführen. Danach möchte ich ein paar weitere Diagnostik machen, damit wir die richtige Diagnose stellen können. Ja. Ich würde Ihnen Blut abnehmen und ein Hals-Ultraschall durchführen, weil ich die Halsschwellungen kontrollieren möchte. Und ja, erstmal diese Untersuchung ist genug. Okay. Dann je nach den Ergebnissen besprechen wir nochmal, wie es weitergeht. Okay? Okay. Machen Sie auch ein CT oder was meinen Sie, brauche ich für Untersuchungen auch? CT, ja, erstmal möchte ich die Ultraschallergebnisse anschauen. Danach vielleicht können wir eine CT-Untersuchung veranlassen, ja? Okay, alles klar. Okay. Gut, vielen Dank, Herr Doktor. Dankeschön. Gerne. Jetzt bitte nehmen Sie Platz im Wartezimmer. Ich komme Ihnen wieder gleich. Okay, vielen Dank. So, gibt es Kommentare, Fragen von den Zuhörern? Was hätten Vertragen Sie? Sie die Wärme gut? Nein, ist mir heiß. Ich muss dann gleich mein Hemd ausziehen, wenn es zu so heiß ist. Okay, ist Ihr Haut feucht, oder? Ja, es spitze dann so ein bisschen, ja, richtig. Was gibt es noch für Fragen? Hat, glaube ich, das Wichtigste gefragt, gell, soweit ich mich ja, erinnern kann. Also was ich noch gefragt hätte, wäre vielleicht, ob Sie irgendwie Sehstörungen haben, ne, oder sowas. So. Oder haben Sie Bewusstsein verloren? Dann habe ich nicht verloren. Gut, wenn wir keine weiteren Kommentare haben, gehen wir zur Oberarztvorstellung, ja? Okay. Eine Minute bitte. Guten Tag, Herr Oberarzt. Möchte ich Ihnen einen neuen Patienten vorstellen? Haben Sie kurz Zeit? Bitte schön, ja. Es geht um Herrn Hans Zimmermann. Er ist 50 Jahre alt und verheiratet, hat drei Kinder, 68 Kilo und 185 Zentimeter groß. Er klagt über Tachykardie seit heute Morgen. Und er war beim Hausarzt hat bei ihm ein EKG gemacht und eine arterielle Fibrillation wurde bei ihm festgestellt. Er ist uns gekommen. Zu uns gekommen. Er ist zu uns gekommen. Als weitere Beschwerden nennt er Gewichtverlust seit 2 Monaten. Er hat 9 Kilo abgenommen, obwohl sein Appetit gut ist. Und er hat auch Konzentrationsstörung und Hyperhidrose nocturna. Er beschreibt keine richtige Diarrhoe, aber der Stuhlgang ist dünn. Und er hat seit einige Wochen Halsschwellungen gehabt. Halsschwellungen. So. Ihm ist Halsschwellungen aufgefallen in letzter Zeit. Schwellung, und ja. er klagt auch über Tremor seit einigen Wochen. Mhm. Und in der Vorerkrankungen liegt Cholelithiasis seit 1 Jahren und gastroösophageale Refluxkrankheiten seit 1 Jahren. Und in der Familienanamnese liegt mutterlicherseits Pacemaker und Arrhythmie und vaterlicherseits Diabetes mellitus, COPD und arterielle Hypertonie vor. Ja, und er nimmt regelmäßig Ösophaltabletten morgens, abends und Pantoprazol morgens ein. Ja. Er ist allergisch gegen Penicillin und äußert sich mit Hautausschlag. Nach den bisherigen Angaben gehe ich von Hypertreose aus. Mhm. Dafür sprechen die genannten Symptome, wie Tachykardie und Konzentrationsstörung und Gewichtverlust und die Hyperhidrose nocturna und die Halsschwellungen. Mhm. Aber differentialdiagnostisch kommen zum Beispiel ein Thyroidkarzinom in Betracht, weil dafür sprechen die Gewichtverlust auch. Okay. Hat man bei Hyperthyreose ohne Karzinom auch Gewichtsverlust, oder? Für Hyperthyreose sprechen auch Gewichtsverlust auch. Also muss kein Karzinom sein, gell? Ja, genau. Mhm. Okay. Und ja, ich würde erstmal diesen Patienten körperlich untersuchen. Mhm. Danach, ich würde auch ein Blut abnehmen. Im Blut kontrolliere ich Free T4 und T3 und TSH-Werte. Mhm. Was erwarten Sie da bei TSH? Wenn der Patient ein primäre Hypertreose hat und TSH-Werte kann niedrig sein und Free T3 und T4-Werte erhöht. Mhm. Und ich möchte auch die Entzündungsparameter kontrollieren, ob der Patient eine Entzündung in der Thyroid hat, Thyroiditis. Ja, yeah. Okay. Und danach, ich würde auch eine Ultraschall durchführen, mhm. Ob der Patient im Thyroid eine Nodulus hat oder nicht. Mhm. Richtig. Danach ein CT ist eine gute Option. Okay. Ja, wieso? Wie machen Sie das CT? Mit Kontrastmitteln. Sicher? Sind Sie sicher? Nein. Warum? Ohne Kontrastmittel, weil Kontrastmittel besteht aus Jod. Deswegen, das ist gefährlich sein für die Hypertyreose-Schock. Das ist das erste Problem, ja. Damit können Ja. Sie eine thyrotoxische Krise auslösen, ja, wenn Sie Jod Ja, geben. Was ist das zweite genau. Problem? Wenn Sie mal an die andere Diagnose denken, die Sie gesagt haben, Differentialdiagnose. Zurückkarte, meinen Sie? Ja, was ist da das Problem, wenn Sie CT mit Kontrastmittel machen? Ich weiß nicht. Dann machen Sie die Therapie kaputt, ja? Dann können Sie keine Radiotherapie mehr machen. Zum Beispiel, Okay. ja? Weil dann das ganze Jod in der Schilddrüse drin ist und dann können Sie nicht mehr radioaktiv markiertes Jod Ach nehmen. so, ja, genau. Das wäre ein Problem. Richtig. Also kein CT. Also wenn, dann CT ohne Kontrastmittel. Aber das ist nicht so gut für die Ausbildung. Dann würde ich lieber vielleicht ein MRT machen, wenn Sie unbedingt eine MRT ist besser, Person ja. brauchen. Oder halt CT ohne Kontrastmittel. Gell? Wichtig. Weil ich verdachte auf Schilddrüsenkrankheiten oder Karzinom, CT immer ohne Kontrastmittel. Ja? Okay. Ja, klar. Ja, was machen Sie noch? Hat sich schon mal jemand reingeschrieben, sehe ich gerade. Ja, Zintigraphie. Ja. Was sehen Sie bei der Szintigraphie oder wonach schauen Sie da? Hyperaktive Nodule. Wenn der Patient ein hyperaktive Nodule hat, können wir mit Zintigraphie oder ja, Zintigraphie bestätigen, ob der Patient ein hyperaktive oder hyperaktive Nodule. Okay, ja. Und wir können auch die Hyperfunktion der Schilddrüsen überprüfen, ja. Genau, ob sie eine Autonomie haben, ja, zum Beispiel. Ja. Schilddrüsenautonomie, ja. Okay, gut. Ja, aha, okay. Kennen Sie eine Krankheit, die also die Hyperthyreose als Hauptsymptom hat? Hashimoto? Hashimoto macht meistens dann eher eine Hypothyreose. Am Anfang kann mal sein, aber Ja, meist gravis. Hypothyreose. Gravis, ja. Genau. Was ist Gravis. Gravis? Gravis. Morbus Graves, Basedow. Graves, Morbus Basedow, ja. Graves Ja. Disease ist in Deutschland nicht bekannt, ja. Graves gibt es nicht in Okay. Deutschland. Morbus Basedow, ja. Kennen Sie die Merseburger Trias? Das sind so drei Symptome, die bei Morbus Basedow immer vorkommen. Nein. Drei Symptome. Ja, Merseburger Trias heißt die. Ich weiß nicht warum. Also gab es einen Arzt, der, glaube ich, in Merseburg war oder wie auch immer. Struma, Exophthalmus und Tachykardie. Ja, hat schon jemand reingeschrieben, ja. Genau. Also Struma, Exophthalmus und Tachykardie, ja, Merseburger Trias. Das ist manchmal bei Morbus Basedow vorhanden, ja. Deswegen Okay. habe ich auch gefragt, ob der Patient Sehstörungen hat. Ja, wenn Exophthalmus da ist, kommen die manchmal Probleme beim Sehen oder Beschwerden mit den Augen. Ja. Ja. Gut, okay. Aber Sie haben noch als Differentialdiagnose ein Schilddrüsenkarzinom, gell? Warum ist das richtig oder warum haben Sie das gesagt? Ich habe gedacht, der Patient ein Gewichtverlust hat, deswegen und eine Halsschwellung. Deswegen habe ich gedacht, ja, das ist bestimmt eine Hypertyreose. Aber in Schilddrüsen, diese Symptome sprechen dagegen. Ich meine, eine Thyroidkarzinom kann mit einer Klinik von Hypertyreose kommen. Ja. Richtig. Also alles, was Sie gesagt haben, ist bei Hyperthyreose auch möglich. Also Gewichtsverlust und Halsschwellung, Struma ist bei Hyperthyreose oft, ja. Ist nicht spezifisch für Karzinom. Aber was der Patient genannt hat, das haben Sie auch noch mal gesagt, machen Sie Ultraschall. Er hat ja Lymphknoten bemerkt, ja. Lymphknoten gibt es bei Hyperthyreose normalerweise nicht, bei normaler Hyperthyreose, ja. Bei Basedow eigentlich auch nicht, ja. Deswegen Lymphknoten, wenn die geschwollen sind, dann ist da der hochgradige Verdacht, dass da auch ein Schilddrüsenkarzinom dahinter stecken kann. Ja? Das war Okay. wichtige Informationen aus der Anamnese, die Sie dafür nehmen für das Schilddrüsenkarzinom. Ja. Also der Patient hatte in der Tat jetzt eine Hyperthyreose bei Schilddrüsenkarzinom. Ja. Gut, welche, kennen Sie die verschiedenen Schilddrüsenkarzinome? Die verschiedenen, gell? Wissen Sie das zufällig? Müssen Sie nicht wissen. Ja, ich weiß nicht genau. Also es gibt die follikulären und papillären Schilddrüsenkarzinome. Die können oft, wie gesagt, eine Schilddrüsenüberfunktion machen. Und dann gibt es noch dieses medulläre oder anaplastische Schilddrüsenkarzinom. Das macht in der Regel keine Hyperthyreose. Ja? Gut. Okay. Sie haben gesagt, Sie nehmen Blut ab. Kennen Sie einen Wert, den Sie bei Verdacht auf Schilddrüsenkarzinom bestimmen können? Zufällig, müssen Sie nicht wissen. Im Blut, ein Tumormarker. Tumormarker, ja. Aber ja. Welcher Tumormarker? Nein. Bei follikulären Schilddrüsenkarzinom ist oft das Thyroglobulin, ja. Thyroglobulin. Mhm. Und bei medullären Schilddrüsenkarzinom gibt es mal Calcitonin als Marker manchmal. Ja. Okay. Gut. Okay, was machen Sie mit dem Patienten, wenn das Schilddrüsenkarzinom ist? Erstmal, wir machen eine Radiotherapie für diese Patienten. Ja? Erstmal direkt? Machen wir die erst Diagnose stellen, machen Sie mit Biopsie meistens, gell? Genau. Ja. Ja. Das haben Sie nachgewiesen, Schilddrüsenkarzinom, ein follikulär oder egal, follikuläres Schilddrüsenkarzinom. Was machen Sie dann? Eine Chemotherapie und wenn Staging? Ja, hat Lymphknoten lokal, aber keine sonstigen Probleme. Dann können wir mit chirurgischer operativ behandeln. Ja, okay. Wenn wir nicht operativ behandeln, dann können wir eine Chemotherapie und Radiotherapie durchführen. Also man macht in der Regel eine Radiotherapie. Aber da muss man vorher gucken, dass man die Schilddrüse vermutlich operativ entfernt, ja. Sonst gibt es eine starke Entzündung noch durch die Radiotherapie, ja. Warum macht man eine Radiotherapie? Für die Thyroidkarzinom. Nee. Wir machen die Gewebe ja, wir machen erstmal Hypothyreose für diese Patienten. Genau, ja. Mit Radiotherapie. Dann geben wir dem Patienten Hormontherapie wie L-Trioxin. Und die Tumorgewebe zu aktivieren. Ja, aber da gibt man den Patienten dann dieses als künstliches TSH, damit die viel Jod aufnehmen sollen, damit das radioaktive Jod in die Zellen, in die bösen Zellen, maligen Zellen reingeht und die kaputt macht. Und vor allen Dingen, weil sie dann auch versteckte andere Zellen, also metastasische Zellen, damit erreichen können. Ja, das ist der Grund. Aber Sie haben es gesagt, bevor Sie die Operation oder die Radiotherapie machen können, müssen Sie natürlich vorbehandeln, die Patienten, gell? Was ist denn die Therapie bei einer Hyperthyreose? Wie behandelt man die? Normalerweise. Erstmal für die Arrhythmie, arterielle Fibrillation, geben wir einen Beta-Blocker. Das zum Beispiel, ja. Ja. Und ja, für diese Patient hat hoch Thyroid-Werte. Ja, der Hyperthyreose. Erstmal müssen wir diese Werte erniedrigen. Wie machen Sie das? Im Hyperthyreose machen wir eine Radiotherapie oder gibt es Medikamentebehandlung? Medikamentös erstmal, ja. Erstmal medikamentös. Sie sind sogenannte Thyreostatika, ja. Dann nehmen Sie Medikamente, die Synthese von T3 und T4 hemmen. Oder die Ausschüttung, ja. Thyreostatika. Kennen Sie ein Beispiel dafür, ein Medikament? Nicht so wichtig, aber Interesse halber. Kollegen hat es nur umgeschrieben, Propizil? Ja, also Carbimazol oder Propyltiouracil, das ist das Propicil, glaube ich. Propicil ist der Handelsname. In Deutschland werden meistens Tiamazol und Carbimazol verwendet, ja. Das sind die beiden häufigsten. Aber ist jetzt Spezialwissen Endokrinologie. Brauchen Sie nicht unbedingt. Okay, haben wir sehr viel gefragt, ne, über die Schilddrüse. Ja.